Herzlich willkommen zu der Podcast Sendung des Dialekten. Podcast in der Abstrakte. Zuhörer der Biografie mit und von Wizards of Avignon. Da draußen, wie immer, ich grüße nicht die Bösen. Nun, ich habe Lust, wieder rauszugehen. Ich habe Lust, wieder mal meine fauvistischen Dialekten-Podcasts irgendwo aus der, also in der Natur, aus irgend so einer Hütte oder was weiß ich wo hervorzubringen. Und ich denke, die nächste Woche werde ich das auch machen, denn meine Süße fährt nach Frankreich zurück für 3 Wochen. Daher habe ich 3 Wochen, ich würde nicht sagen Ferien. Ich arbeite auch nicht, denn normalerweise bin ich ja Professor an der Kunstakademie. Hört, hört. Und wir haben Ferien zurzeit, und zwar bis zum 21. Februar. Und das ist saulang. Also muss ich mich irgendwie beschäftigen. Und außer der Kunst machen und was weiß ich, was sonst noch, werde ich, denke ich mal, ein paar Tage im Forest verbringen, also im Wald. Und wieso spreche ich auf Englisch? Ich spreche auf Englisch, denn ich habe den ganzen Tag William Blake gelesen. Danach hatte ich die grandiose Idee, den Film von Jim Jarmusch zu gucken, und zwar Dead Man. Hat ja nicht wirklich viel mit dem echten William Blake zu tun, aber wieso nicht? Und außerdem stehe ich total auf Johnny Depp und bin wieder ein bisschen abgeschwafelt. Naja, nein, bin eigentlich nicht abgeschwafelt, sondern das, worüber ich reden wollte, kommt gleich. Und zwar, es ist William Blake. Aber davor würde ich euch gerne einen kleinen Trailer oder eine Szene aus William Blake vorspielen. Und damit mache ich auch Werbung für diesen Film. Also Leute, sofort geht und kauft euch diesen Film, denn ich weiß, Jim Jarmusch macht seltsame Filme manchmal, aber dieser hier ist wirklich geil, und ich muss es gestehen, ich stehe eigentlich auf alle seine Filme. Naja, Entschuldigung. Lee, it's him. You William Blake? Yes, I am. Do you know my poetry? So, und das war also nicht wirklich der Trailer, sondern eine Szene von Dead Man, der tote Mann von Jim Jarmusch mit Johnny Depp, wie gesagt. Also man sollte sich den auf jeden Fall zumindest einmal ansehen. Ich habe es natürlich in meiner DVD-Thek, oder wie kann man das nennen, also diese Sammlung von DVDs. Und zwar, ich habe sau viele. Ich muss ein paar wirklich nun mal vorstellen. Also ich latsche herum, also wird das irgendwie seltsam werden mit den Ton und so. Also eins, das ich wirklich noch empfehlen kann. So, also es hängt davon ab, wo drauf ihr steht. Ich zum Beispiel liebe alle Filme, wirklich, wirklich alle Filme. Und ich habe so viele DVDs. Ihr würdet es nicht glauben, wenn ich das Foto zeigen würde. Und zwar, ich habe alte Filme, neue Filme, ich habe Western, ich habe Science Fiction, ich habe Liebesfilme, ich habe Filme mit Marilyn Monroe, ich habe Filme wie Prince of Persia, of Persien, würde man das auf Deutsch sagen, denke ich. Naja, auf jeden Fall, die Filme, die ich euch wirklich raten würde zu sehen, jetzt mal so die ich wirklich in den letzten paar Tagen gesehen habe und die ich wirklich gut fand, das war einmal Vincent Entello. Und zwar, das kam irgendwie in den 90ern raus, und zwar mit Tim Roth und Paul Rice. Ich denke, ihr kennt alle beide Schauspieler, und zwar den einen kennt ihr aus dem Quentin Tarantino fast Klassiker Four Rooms, und zwar er spielt diesen Portier. Ansonsten ein wirklich, wirklich guter Film ist 13, und zwar dieser Film kam 2010 raus. Und naja, ich will jetzt nicht großartig sagen, worum es geht, aber irgendwie kann man sich den anschauen. Ich dachte, ich würde irgendwie enttäuscht werden, aber ich war es nicht. Ansonsten ein Klassiker, wie immer, ist The Game mit Michael Douglas. Ist so ein seltsamer Film. Ich glaube, die meisten von euch haben den auch schon gesehen. Aber naja, muss ich da wirklich viel drüber erzählen, naja. Gut, was habe ich mir letztens gekauft? Ich habe mir Doc West gekauft mit Terence Hill. Ich bin mal gespannt, wie das sich anfühlen wird. Aber das Gute ist, hier in Bosnien kann man sich DVDs, sobald sie keiner mehr haben will, für wirklich, also wirklich sportbillig kaufen. Und zwar, die kosten nicht mal 1,50 Euro oder so. Wenn die, wie zum Beispiel The Bells of St. Mary's. Das ist mit Ingrid Bergman und mit Bing Crosby. Also irgendwie so ein alter Film aus den 40ern, so 45 oder so. Und keine Sau wollte das kaufen. Dachte ich mir, naja, ich investiere mal 1,30 Euro oder so hat er gekostet. Die Frau von der Videothek, die das verkauft, die war froh. Und ich ebenfalls. Ansonsten, was kann ich euch noch empfehlen? Four for Texas, das sollte man sich anschauen. Der Film ist wirklich nicht wow. Aber ihr habt die ganz Großen wie Frank Sinatra, Dean Martin, Anita Ekberg und unserer Andres dabei spielen. Also für die ganzen, die jetzt vor 1980 geboren wurden. Ich wurde ja später geboren, habe aber trotzdem irgendwie so viele Filme von früher gesehen. Aber auf jeden Fall die vor 1980 geboren wurden, die wissen, worüber ich rede. Also auf jeden Fall. Ich würde euch diese ganzen Filme empfehlen, ich würde euch überhaupt Filme empfehlen. Wenn ihr nicht sehr viel schläft, dann schaut euch Filme an. Manchmal sind sie gut, manchmal weniger. Naja, aber über Filme will ich nicht reden, das ist kein Filmpodcast, obwohl ich jetzt die ganze Zeit über Filme geredet habe. Wenn ihr Filmtipps haben wollt, dann geht auf andere Podcasts, und zwar die wirklich spezifisch sich mit Filmen beschäftigen, und ein der sich nicht damit beschäftigt, wo aber Filme immer wieder mal drin vorkommen, ist der von der lieben Tante Schüsselchen, und zwar Schlaflos in München. Ich glaube, ihr alle kennt den Podcast. Ich brauche hier nicht den Link zu nennen. Falls doch, dann liebe Leute, schlaflosinmünchen.com würde ich mal sagen oder so, keine Ahnung. Also auf jeden Fall mit Annik Rubens. Ihr könnt es nicht verfehlen. Gut, was wollte ich? Genau, ich wollte über William Blake kurz reden. Und zwar, das ist mein, ich kann nicht sagen, mein Zweitlieblingspoet. Denn ich habe so viele Poete, also Poesieleute, die ich mag. Ich habe aber seit langem keine Gruppe mehr vorgestellt, denn ich bekomme einfach nicht das Okay von den Gruppen, die ich vorstellen möchte. Und die ich in letzter Zeit gehört habe, kennt ihr. Wie zum Beispiel Unheilig. Was soll ich da vorstellen? Bitteschön. Toll, ihr habt eine Gruppe in Deutschland, jeder kennt sich, die haben schon zig Alben rausgebracht, und ich soll jetzt mal nachfragen, Entschuldigung, darf ich mal ein Lied von euch spielen, denn ich würde euch gerne vorstellen, das ist ja wirklich lächerlich. Naja, auf jeden Fall William Blake kann ich euch vorstellen, falls ihr Poesie mögt. Und zwar, ich würde jetzt mal gerne wirklich jetzt nicht vier Zeilen, sondern vier Strophen, je vier Zeilen lesen, und zwar von meinem Lieblingsgedicht, und zwar auf Englisch. Ich versuche es jetzt nicht mal auf Deutsch zu übersetzen, denn ich denke, dass die 11, 12 Zuhörer, die ich habe, die ich noch habe, die verstehen richtig gut Englisch, schätze ich mal. Wenn nicht, schreibt mir, also robenvagabund@gmail.com, und ich beantworte natürlich alle Fragen und ich kann euch das sogar auf Deutsch übersetzen, wenn ihr es wirklich haben wollt. Ansonsten einfach mal zuhören und bis bald. Also das Gedicht heißt A Poison Tree. I was angry with my friend. I told my wrath. My wrath did end. I was angry with my foe. I told it not. My wrath did grow. And I watered it in fears, night and morning with my tears. And I sunned it with smiles and with soft, delightful wiles. And it grew both day and night, till it bore an apple bright. And my foe beheld it shine, and he knew that it was mine. And into my garden stole, when the night had veiled the pole. In the morning, glad I see, my foe outstretched beneath the tree. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war wieder mal eine seltsame Folge des Dialekten-Podcasts. In der abstrakten Suche nach der Biografie in einer etwas fauvistischen Weise, euer Roben Vagabund.